Ja, hi Rick. Sonne scheint. Ja, die Sonne scheint, es ist warm. Sommer-Revival, oder wie soll man sagen? The End of Summer. Heute im Studio, Chuck Colère. Das ist eine neue Formation, würde ich jetzt mal so sagen. Chuck, war eigentlich geil, Chuck Colère. Wir haben schicke Sets mitgebracht. Wir reden ein bisschen über unsere Formation, das, was wir machen. Genau. Herzlich willkommen zur Sendung, nachdem das jetzt ein bisschen schief gegangen ist mit dieser Anmoderation, denn wir sind live hier im Studio. Mikrofonvercheckung. Ja, genau, dann machen wir es einfach nochmal, sagen Hallo zu dieser wunderschönen Sendung, an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag, eine Stunde Sunday Eve Show mit Chuck Colère. Hagen sagt auch Hallo. Ja, hallo, zum zweiten Mal. Und die Infos, wer Chuck Colère ist, was sie sind, gibt's in dieser Stunde. Interview und alles drum und dran, wie gehabt. Wir wünschen viel Spaß und Musik ab. Thank you. Plauderstunde oder Plauderquake Nummer 1. Kriegst du jetzt hin mit dem Mix? Ja, ich krieg's hin, ich denke schon. Ja, Chuck Collaire hier für euch und dahinter verbergen sich Mr. Chuck. Hallo. Und Herr Collaire. Hallo. Ja, wir zwei mit einem PC und zwei Turntables haben uns gedacht, wir schließen analog mit digital mal zusammen und schauen, was rauskommt. Und ich hoffe, euch gefällt es bislang. Es ist doch ein dynamisches Set, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur das Beste. Nur das. Sagen wir ein Club-Set, um die Leute in dieser schönen Stunde einzustimmen für, ja, wann? Sag's uns, Chuck. Den 2. Oktober in der Koralle, Dresden. Yep. Wir möchten natürlich alle einladen, vor allem die jetzt meinen, die müssen unbedingt dazu mit den Arsch wackeln, was sie da hören, denn in der Koralle läuft das nicht nur eine Stunde, sondern ein wenig länger und aber in der maximal der Qualität. Stimmt's, Chuck? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir werden uns Mühe geben, die Leute da ordentlich zu rocken und ja, wer Bock hat, kommt vorbei und schlägt die Hüften. Und ihr spielt den ganzen Abend? Yep. Ja. Wir spielen den ganzen Abend und Mashup war ja immer mein Programm, habe jetzt einen Kollegen gefunden, der selber so sieht, Abwechslung muss sein und von daher wird unser Set auch abwechslungsreich gestaltet, wobei Querbeet ist schon eingeschränkt, stimmt, Chuck? Es ist richtig, ist richtig. Also wir wollen auf jeden Fall nicht eine Linie fahren und ungefähr 5 Stunden lang dann ein Beat fahren und nur minimal über die Lautsprecher raushauen, sondern schon eher einen lustigen kleinen Mix, der für ihn was dabei hat. Genau, da denke ich mal, sind wir in der Koralle sehr gut aufgehoben und vor allen Dingen auch hier in dieser schicken Sendung, stimmt's, Hagen? Ich denke mal schon, ja. Mit dem, was wir schon alles hatten. Auf jeden Fall. Tja, Chuck, wollen wir noch was zu uns sagen? Irgendwie fällt dir was ein, was die Welt wissen muss? Sag doch mal was. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wir sind zwei super Typen, jung, dynamisch, erfolgreich. Und zu haben. Und zu haben. Was? Wie, ja. Was? Bei Flirt.de oder was? Ja, auf Flirt.com würde ich sagen. Oder okay. Sandy Eve Show demnächst mit dieser Sendung, die auch ein wenig länger ist. Wir haben hier raus. Überzogen. Ja, wir haben einen Bonus. Sagen wir so, eine Stunde hier. Im Internet gibt es dann 20 Minuten mehr. Gratis zum Download. gratis zum Anhören, würde ich sagen. Und gibt's im Internet sonst noch was von uns? Eher weniger. Wirb.com, Sandy E-Show, beziehungsweise Wirb.com, Colère, speziell für mich. Chuck hat noch nichts, kommt auch bald, denke ich. Geht los. Sehr schön. Ja, Hagen, eine Frage an uns beide. Tja, ist das euer erster gemeinsamer Gig? Ja, wir haben vorher schon ein, zwei Sachen zusammen gemacht und da auch eigentlich gemerkt, dass es gut zusammenpasst, dass man das vielleicht ausbauen sollte und gerade das Mashup als Thema nehmen sollte und auch gut weiterentwickeln kann. Ja, und daraus ist es eigentlich geboren und... Gibt's noch eigentlich schon forthcoming Dates für nächste Zeit? Eher nicht. Ich bin dran. Ich gebe mir Mühe. Wenn, dann höchstens mal im Kesselhaus, weil da haben wir ja die besten Kontakte. Auf jeden Fall, ja. Kesselhaus Sinkwitz. Unter Umständen vielleicht auch irgendwann mal ein Date hier weiter in der Neustadt. Im Metronom sind wir dran. Okay. Ja, haben wir noch irgendwas anzubieten, weil ich hörte da was. Was hab ich anzubieten? Ja, wir reden mal in Ruhe, du. Ja, und wir reden später weiter. Jetzt gibt's wieder Musik in lauterer Form. So scared of myself, don't ever leave me. So scared of myself, don't ever leave me. Not to let the world know. on today. Cause there's nothing you can teach me that I can't learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in class, but I know. seid bei Sandy Eve oder in der Sandy Eve Show, ihr hört sie gerade. Heute am Start Chuck Collier und mein Freund Hagen hat etwas zu sagen. Tja, ich habe mal einen Termin für alle Sportfreunde oder Freunde des weißen Tischtennisballes. Am Sonntag, den 23.09. 14 Uhr beginnt der letzte Dresdner Tischtennis-Grenzleben in der Scheune. Ihr seid herzlich eingeladen, ihr könnt kommen, spielen, Spaß haben, ein Bierchen trinken und einen schönen Sonntag verleben. Ja, dann würde ich auch sagen, nichts wie hin. Ja, und ihr könnt die Seite erreichen unter myspace.com/ddgrenzlehen. Dort könnt ihr euch auch anmelden oder über blaumusik@gmx.net. 2 Euro Startgebühr werden zu entrichten. Dafür H2O for free und eine Menge Spaß und coole Musik. Schön auswendig gelernt. Cool. Ja, Pressetext ist immer mein Ding. Auf myspace.com. Interessant. Ja, das ist ergeben. Sag doch bitte nochmal die myspace.com-Adresse für die Sandy-Show. Ja, dann hätten wir noch myspace.com/Sandy-Show for more information. Genau, die so schön gepflegt ist. Eine ganze Menge mein Platz. Ja, und wirb.com auf der anderen Seite als Parallelanbieter, der viel, viel schöner ist. Ach Quatsch. Ich schon. Aber dort könnt ihr uns hören. Dort sind die Sendungen drin. Ich habe letztens aktualisiert. Alles, was wir so hier bei Color Radio gesendet haben, ist dort nochmal zum Anhören da. Und diese Sendung hier von heute demnächst dann sicherlich auch. Ja, viel Spaß weiterhin bis 18 Uhr. Genau dann. Ne? Color Radio. 99,4. Nein, 99,3 und 98,4. Und nochmal für all diejenigen, die nicht wissen, auf welcher Frequenz das ist. Oder live als Stream bei colorradio.org. Und jetzt geht's weiter.

Thank you. ja, wir geben euch, was ihr wollt, ne? Und das war's aber leider.